Lieder, Dialoge und was noch zu einem Hörspiel gehört, haben sich die Leute vom Ohrwurm-Team ausgedacht. Die kommen hier aus Saarbrücken. Angeregt hat sie eine Geschichte von Willi Fährmann. Der gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren. Den kennt ihr aus unserem Programm.